mollig, willig, 10 bis 22 Uhr, 6 Turmburggasse, linke Wienzeile. Neuübernahme, Mutter mit Tochter. Echter Busenbomber, Tag, Nacht, Privatbesuche, 85, 21, 17. Zungenküsse, Französisch, griechische Leiden, Maxergasse 46, 1, 1. Mercedes 230, Baujahr 1977, Schiebedach, Servolenkung, grünes Glas, Gasanlage. 450 SL, 1979, Vollausstattung. Alles ohne Griechisch, Wien 18, Währinger Gürtel. Lola, Spreng, Kammer, Wien 10, Wielandgasse 24, 1, 5, 62, 72, 30. Zwei vollbusige Strafskerl, Neuübernahme. Öffne nackt, Traumfigur, Hausbesuche 35, 66, 81, Wien 20, Wallensteinplatz 8, 15. Geiles ohne Service, auch französisch Wunder. Lena, tiefe Kehle, Liebestanz, Hausbesuche, knabenhaftes Mädchen, erduldet, griechisch. Rund um die Uhr, unten, ohne, Sex in der Stadt. Französisch ohne, 2, der Salzstraße, 30-4. Traummädchen, Bildhübsch, Wien 5. Liebesgöttin, Traumfigur, lässt keinen Wunsch unerfüllt. Baden, blond, schlank, langbeinig. Christina und Susi, früher 55, 61, 11, jetzt 78, 30, 364. Kreissägen, Kreissägen, Motoren, 1676, Jauchepumpen, 1888, Drehbänke, Richter, maximal. Rottweiler Hündin, 14 Wochen, beste Abstammung, 22, 47, 104. Rottweiler Welpe, reinrassig, Schmuserkätzchen, billig, millig, mollig, willig. 10 bis 22 Uhr, 6, Turmburggasse, 47, linke Wienzeile. Sex, Sex, Sex in der Stadt steht in jedem Blatt. Sex in der Stadt steht in jedem Blatt. Sex in der Stadt, Sex in der Stadt. Gehst du zum Telefon, steht er dir schon. Sprichst du zum Telefon, tropft er dir schon. Im Auto vom Verkehrsbüro, bei der Party auf dem Klo. Sex in der Stadt, Sex in der Stadt. Sex in der Stadt steht in jedem Blatt. Sex in der Stadt steht in jedem Blatt. Sex in der Stadt, Sex in der Stadt ist das keiner hat. Sex in der Stadt ist das keiner hat. Nebenjob, Nebenjob, Nebenjob, Sächer, Bankstil, Verstärker, Gartenplanung, Gastgewerberechtigung, Heimzustellung, Wohnungsraum, Wohnung 6, Preisalter 6, Siedlungen, Westsiedlung 6, Reiterlassenschaft 6, Transport 6, Abflussrohre, Stoppfeder, Abfluss 6, Service 6, schon gehört, schon verlagert, Rotikanau mit Becken und Fensterstand, Rote 6 mit Becken, Fensterstand, das sauberes Bett, Wohnungen, 6